NDR3 mit dem Schulfunk. Unser heutiges Programm beginnen wir mit einem Kapitel Kulturgeschichte. Vom Sand zur Seife. Waschen über 4000 Jahre. Um 15.30 Uhr dann ein Thema aus der Politik. Gleichberechtigung. Wie sieht die Praxis aus? Und schließlich um 16 Uhr im Schulfunk für alle die Sendung Zu wenig Arbeit, zu viele Kinder. Indien im Teufelskreis. Nach dieser kurzen Übersicht nun zuerst Kulturgeschichte des Alltags. Das Bedürfnis, sich und seine Umgebung sauber zu halten, ist so alt wie die Menschheit. Reinlichkeit ist eine Voraussetzung für das persönliche Wohlbefinden und für die Erhaltung der Gesundheit. Doch wie kam der Mensch zu Reinigungsmitteln? Dazu jetzt vom Sand zur Seife. Waschen über 4000 Jahre. Wasser ist zum Waschen da, Falle rief und Falle ra. Auch zum Zähneputzen kann man es benutzen. Ja, Wasser ist zum Waschen da. Wasser und Seife natürlich. Nur, die Seife musste von den Menschen erst erfunden werden. Das Wasser gab's ja schon. Der Quell, um den man siedelte, der Tümpel, in dem sich das Regenwasser sammelte, die kleinen Bäche und großen Flüsse und die auf dem Strand auslaufenden Wellen des Meeres, damit reinigten die Menschen der Vorzeit ihren Körper, ihre Kleidung und die Gebrauchsgegenstände. Wasser war sozusagen das Urwaschmittel des Menschen. Nur in Gegenden, wo es knapp war, versuchte man seine Gerätschaften auch mit Sand sauber zu bekommen. Die Körperwäsche fiel dort notgedrungen ganz aus. Aber denken wir doch mal einen Augenblick darüber nach, was das eigentlich ist, Waschen. Waschen bedeutet nichts anderes als das Entfernen von Schmutz von einer Unterlage. Und Schmutz kann alles sein. Staub, Schweiß, Fett, Blut, Pflanzensaft. Beim Waschen wird der Schmutz durch das Wasser von seiner Unterlage gelöst, vom Wasser aufgenommen und mit ihm fortgeschwemmt. Das hört sich einfacher an, als es in der Praxis funktioniert. Denn kaltes Wasser ohne jeden Zusatz besitzt noch nicht die Eigenschaft, Schmutz leicht zu lösen. Besonders nicht fetthaltigen Schmutz. Unsere Urahnen müssen sich deshalb ganz schön abgeplagt haben mit dem Reinigen ihrer Gewänder. Sie haben sie im Wasser heftig hin und her geschwenkt, mit Stöcken bearbeitet, mit Füßen getreten oder auch auf glatten Steinen gerieben. Und in vielen Ländern der Erde wird es heute noch so gemacht. Die Reibung förderte zwar die Lösung des Schmutzes, mühselig blieb die Prozedur allemal, bis der Mensch das Feuer für sich entdeckte und damit umzugehen lernte. Wie lange es dann noch dauerte, bis zum ersten Mal Wasser in einem Topf siedete, das weiß man natürlich nicht. Vermutlich werden die Menschen aber sehr bald herausgefunden haben, dass heißes Wasser ein weit besseres Reinigungsmittel ist als kaltes. Die gebändigte Flamme erwärmte aber nicht nur das Wasser, sie tat noch mehr. Sie verwandelte auch Holz in Asche. Und Asche, so merkwürdig das klingen mag, Asche wurde zum ersten Waschzusatz. Wie ging das vor sich? Die Asche, in Nord- und Mitteleuropa vorwiegend aus Buchenholz gewonnen, in den südlichen Ländern aus Strandpflanzen, wurde mit gebranntem Kalk vermengt, mit heißem Wasser aufgefüllt und anschließend gefiltert. Daraus entstand eine Lauge mit ätzender Wirkung. Sie wurde so lange über das Waschgut gegossen, bis eine gewisse Sauberkeit erreicht war. Das Waschen mit Holzaschenlauge war eine im Altertum allgemein gebräuchliche Methode, die sich auch bei uns, besonders in ländlichen Haushalten, bis weit in das vorige Jahrhundert erhalten hat. Eine langwierige Methode und darüber hinaus noch unbefriedigend. Kein Wunder, dass man immer wieder nach anderen, besseren Mitteln suchte. Eine Art natürliches Reinigungsmittel lieferte das Seifenkraut Saponaria. Seine Wurzel, in Wasser gekocht, ergibt eine schäumende Lösung. Bereits im 10. Jahrhundert reinigten die Orientalen damit ihre Teppiche. Ebenso verwendete man einen Sud aus dem mehlartigen Innern der Rosskastanie, benutzte Kleie, löste Honig auf, nahm Gerstensauerteig, Schafs- und Schweinekot oder gar Rindergalle. Ein Waschmittel besonderer Art, wahrscheinlich ebenfalls von den alten Kulturvölkern des Orients übernommen, verwendeten die Römer. Dazu muss man wissen, dass die vornehmen Senatoren und Patrizier ein lose drapiertes Obergewand trugen, die sogenannte Toga, die aus gut 10 Quadratmetern weißem Wollstoff geschnitten war. Natürlich durfte solch eine Toga keinerlei Flecken aufweisen, die Römer waren nämlich sehr auf Sauberkeit bedacht. Die häufige Reinigung der empfindlichen Gewänder war Sache der Tuchwalker, der Fulones, und die machten das mit gefaultem, menschlichem Urin. In den Straßen Roms gab es deshalb öffentliche Toiletten mit Behältern, in denen diese kostbare Flüssigkeit für die Tuchwalker gesammelt wurde. Das Geschäft der Fulones ging großartig, so großartig, dass sich auch Kaiser Vespasian im ersten Jahrhundert nach Christus daran beteiligen wollte. Doch von diesem Entschluss war sein Sohn Titus peinlich berührt. Salve, Vater! Salve, Titus! Wieder ein kaltes Bad? Man muss sich abhärten. Was führt dich her? Ein Schluck Wein? Nein, keinen Wein. Ich komme vom Forum. Ach, ist man mal wieder unzufrieden mit meinen Entscheidungen. Man ist empört über die letztverfügte Steuererhebung. Das Volk ist immer empört über die letzte Steuererhebung, bis eine höhere kommt. Es geht nicht um die Höhe, es geht um die Sache, die da besteuert wird. Auch ich kann nicht verstehen, wie mein kaiserlicher Vater Abgaben auf menschliche Ausscheidungen erheben kann. Komm mal näher, Titus. Ja, noch näher. Hier, nimm das. Was ist das? Na, was soll das schon sein? Münzen sind, Silbermünzen. Und? Halt sie dir vors Gesicht. Ja, noch näher. An die Nase. Aber warum? Das riecht doch nach nichts. Du sagst es, mein Sohn. Und wenn es auch vom Urin stammt, Geld stinkt nicht. Unnötig hinzuzufügen, dass Vespasian das Finanzgenie unter den römischen Kaisern war. Vielleicht hat sich sein Ausspruch, Geld stinkt nicht, deshalb bis heute erhalten. Aber zurück zu unseren Reinigungsmitteln. Alle Mittel, ob pflanzlicher Herkunft, wie das Seifenkraut, ob animalisch, wie der Urin, oder mineralisch, wie die Aschenlaugen, hatten eines gemeinsam. Eine gewisse alkalische, das heißt laugenartige Wirkung. An die Waschkraft der Seife reichten sie indessen alle nicht heran. Und die Seife gibt es schon so lange, dass man sich fragt, warum sie nicht viel früher allgemein verbreitet war. Der älteste Hinweis auf die Seife findet sich auf einer Tontafel aus dem Jahre 2500 vor Christi Geburt. Man hat sie im Euphrat-Tigris-Gebiet gefunden, dem heutigen Irak. Die Tontafel ist etwa so groß wie eine Postkarte. In sumerischer Sprache ist in sie eine genaue Anweisung zur Herstellung von Seife eingeritzt, die frei übersetzt etwa so lautet. Man nehme ein Sila Öl, das entspricht ungefähr einem Liter, 5 Sila, 10 Gin Asche, das entspricht ungefähr 5,5 Litern. Dazu Wasser aus dem Fluss und koche das Gemenge zu einem festen Brei. Das Urrezept zur Seifenherstellung, an dem sich über 4000 Jahre, nämlich bis ins späte 19. Jahrhundert, im Wesentlichen nichts ändern sollte. Seife, gekocht aus Fett und Lauge. Was die Sumerer und Babylonier konnten, darauf kamen die alten Ägypter auch. Ihre Seife muss sogar noch besser gewesen sein, denn sie waren bei der Herstellung nicht auf Holzasche angewiesen. Im Niltal gab es ein natürliches Natronsalz, die Trona, aus der die Ägypter in Verbindung mit Tier- oder Pflanzenfett eine weiche, schäumende Paste kochten. Lotion, würde man wohl heute dazu sagen. Es ist schon erstaunlich, die alten Kulturvölker Kleinasiens und Afrikas kannten die Seife, wahrscheinlich haben sie sie sogar erfunden, auf jeden Fall aber fleißig benutzt, während für die Völker nördlich des Mittelmeeres die Seife als Reinigungsmittel lange Zeit praktisch keine Rolle spielte. Weder die Griechen noch die Römer machten ihre Seife selber. Die Römer lernten sie erst von den Galliern und Germanen kennen. Doch dieses Produkt, der Sapo, nach dem gleichen Verfahren hergestellt wie die sumerische Seife, wurde nicht zum Reinigen, sondern lediglich zum Pomadisieren der Haare verwendet. Ja, und die Seife, die durch die Kreuzritter im 12. Jahrhundert nach Europa kam? Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass diese Mitbringsel aus Damaskus, zu Kugeln geformt, parfümiert und mit Gütezeichen versehen, auch nur irgendjemand zum Waschen verleitet hätten. Überhaupt war es mit der Sauberkeit in unseren Breiten so eine Sache. Man denke nur an die Seuchen im Mittelalter, die in regelmäßigen Abständen immer wieder auftraten. Krankheiten aus Unterlassung der Reinlichkeit war auch das Thema eines Vortrages, den Dr. Zacharias Plattner, Dekan der Medizinischen Fakultät zu Leipzig, im Jahre 1749 hielt. Achtens. Dass auch die Kleidung nicht wenig zur Gesundheit beitrage, haben die vortrefflichsten Männer erwiesen. Die Alten, welche sich mehr der wollenen Kleider bedienten, ließen diese öfters auswaschen und reinigen. Zu unserer Zeit kann das leinene Zeug, so wir anziehen, besser als das wüllene gewaschen werden. Und dergleichen öftere Veränderung ist dem Menschen ungemein heilsam. Denn der Körper, welcher sowohl Dünste von sich gibt, als Dünste in sich nimmt, resorbiert wiederum aus schmutziger und schweißiger Wäsche die Unreinigkeiten und legt den Grund zu den gefährlichsten Krankheiten. Alle, die von ansteckenden, giftigen Krankheiten geschrieben, geben den Rat, die Hemden und Decken sehr oft zu verändern. In der Kur der Krätze ist durch Erfahrung klar, dass dieses Übel von Grund aus nicht könne behoben werden, wo nicht hierbei die Reinlichkeit sehr fleißig angewendet wird. Das öftere Waschen scheine zu unseren Zeiten desto nötiger zu sein, weil die Bäder, deren sich die Alten bedienten, in unseren Gegenden nicht in Gebrauch sind. Wenn ihm auch nur die Wissenschaft Beifall zollte, recht hatte dieser Dr. Plattner. Denn als er seinen Vortrag über die Reinlichkeit hielt, wurde die Seife auch schon in Europa hergestellt. Die Araber brachten die Kunst des Seifemachens im 8. Jahrhundert nach Christus nach Spanien. Dort lernte man, aus Olivenöl und Asche von Meerespflanzen eine schöne, feste Seife herzustellen. Von Spanien breitete sich die Seifenmacherei über den ganzen Mittelmeerraum aus, überall dort, wo der Ölbaum gedeiht. Marseille wurde bald das Zentrum der Seifenindustrie, weil dort in Südfrankreich duftende Pflanzen für die Essenzengewinnung angebaut werden. Kosmetische Seifen mit immer neuen Duftnoten begannen von Marseille aus ihre Reise an die großen Fürstenhöfe und an die kleinen, die den großen nicht nachstehen wollten. Unabhängig von der um das Mittelmeer entstandenen Luxusseifenindustrie blieb in Nordeuropa die von den Germanen übernommene Fertigkeit des Seifensiedens erhalten. Das Handwerk vererbte sich gewöhnlich vom Vater auf den Sohn. Das Rezept war immer noch das gleiche: Holzasche und Fett. Aber kein hochwertiges Olivenöl, sondern Rindertalg, Rüböl oder Tran. Das Ergebnis war eine weiche, meist dunkle Schmierseife. Das feste Seifenstück blieb für den Normalverbraucher weiterhin unerschwinglich. Das änderte sich erst im 19. Jahrhundert. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Natur der Fette, die Herstellung künstlicher Soda, die Einführung preiswerter tropischer Pflanzenöle, die Entwicklung moderner Maschinen, das alles bewirkte den Übergang vom Seifensiederhandwerk zur modernen Seifenindustrie. Seife wurde damit zum allgemeinen Konsumartikel. Was sagt uns ein Chemiker über die moderne Seifenherstellung? Wie unterscheidet sie sich von der althergebrachten Methode? Nun, wie man weiß, wurde Seife seit Jahrtausenden aus Fett und Alkali, also aus einer Lauge, hergestellt. Man tat alles in einen Topf und kochte es. Die Seife entstand also in einem Arbeitsgang. Heute, nachdem die Natur der Fette aufgeklärt ist, da wissen wir, dass man einen Bestandteil des Fettes zur Seifengewinnung überhaupt nicht benötigt, nämlich das Glycerin. Mhm. Wir arbeiten deshalb in zwei Arbeitsgängen oder Reaktionsschritten, wie wir Chemiker sagen. Der erste Schritt ist die Fettspaltung. Dabei wird, wie das Wort schon sagt, das Fett aufgespalten. Und zwar in Glycerin und in Fettsäure. Ja, und der zweite Schritt? Der zweite Arbeitsgang, das ist die eigentliche Verseifung. Dabei wird die Fettsäure in einer Lauge neutralisiert, also verseift. Verseifung. Was versteht denn der Chemiker unter diesem Vorgang? Ja, das Ganze ist natürlich ein komplizierter chemischer Prozess, der übrigens vollautomatisch abläuft. Im Prinzip spielt sich dabei Folgendes ab. Die Fettsäure wird in einem bestimmten Verhältnis mit Lauge gemischt und dann erhitzt. Das Ergebnis ist eine dickflüssige Grundseife. Mhm. Diese Grundseife wird getrocknet, wobei sie einen Großteil ihres Wassers verliert, abgekühlt und zu kleinen Schnitzeln verformt oder granuliert, wie wir sagen. Mit diesem Granulat beginnt die Konfektionierung der Seife. Und der Weg von diesen Schnitzeln bis zum eingewickelten Stück? Als erstes werden die Seifenschnitzel mit Farb oder Duft oder anderen Wirkstoffen verknetet, je nachdem, was für ein Endprodukt man bekommen will. Das verknetete Gemisch, immer noch in Form von Schnitzeln, gelangt dann in eine Presse, aus der ein endloser Strang austritt. Eine Schneidemaschine zerteilt den Strang in einzelne Stücke, die wir Rohlinge nennen. Diese Rohlinge werden dann in einem Stanzautomaten in ihre endgültige Form geprägt. Was dann passiert, können wir uns denken. Die Stücke werden verpackt, vollautomatisch, versteht sich. Ja, das ist richtig. Unklar ist noch, was für Fette werden für die Seifenherstellung heute denn verwendet? Naja, das hängt natürlich ganz von dem Seifentyp ab. Für Toilettenseife zum Beispiel werden die Fettsäuren von Kokosöl, Rindertalg, Palmöl oder auch Olivenöl verwendet. Dankeschön. 100 Jahre ist es etwa her, seit die Seife nach modernen Erkenntnissen hergestellt wird. Damit wurde sie zum ersten Mal für jedermann in ausreichender Menge und zu erschwinglichem Preis verfügbar. So kurios es klingt, als es endlich soweit war, begann der allgemeine Bedarf an Seife auch schon wieder abzunehmen. Der Grund dafür? Je vollkommener man Seife herstellen konnte, umso mehr näherte man sich der Zeit moderner, synthetischer Wasch- und Reinigungsmittel. Gab es bis dahin, außer Seife als Waschmittel, nichts anderes, mit dem man Körper, Kleidung, Haus und Gerätschaften säuberte, so wurde sie von nun an nur noch zur Körperreinigung benutzt. Fragen wir doch einmal, wie viel Seife heute bei uns verbraucht wird. In der Bundesrepublik werden pro Jahr ca. 40.000 Tonnen Feinseife verbraucht. Das klingt viel. Entspricht aber nur 600 bis 700 Gramm, also 6 bis 7 Stück Seife pro Kopf und Jahr. Ein Stück für 2 Monate. Was wieder wenig klingt. Wobei man allerdings nicht vergessen darf, dass neben der Seife eine Fülle anderer Körperpflegemittel angeboten werden, wie Waschlotion, Rasiercreme, Shampoo, Bade- und Duschzusätze und vieles andere mehr. Seife wird heute von den meisten Menschen in der Regel nur noch zum Händewaschen verwendet. Trotzdem, wenn mir hier auch viele Kinder nicht zustimmen werden, Seife ist heute ebenso unverzichtbar wie vor 4000 Jahren. Gabriele Kühl beschrieb in einem Kapitel Kulturgeschichte den Weg vom Sand zur Seife. Redaktion Ingrid Schwerpach.